Deine Freunde glauben, dass du gesetzlich bist, aber für dich ist es gar kein Opfer. Sie glauben, dass du dir mit Werken deine Errettung verdienen möchtest. Lass sie reden. Bleib einfach bei Gott und befreie dich von allem, was dich zurückhält. Überleg, was du noch weglassen könntest, um noch 5 Minuten länger mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wirst du das Verlangen spüren, noch mehr Zeit mit Gott zu verbringen, weil dich die Gemeinschaft mit ihm überwältigt. Dann verlangst du nach mehr, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist erstaunlich. Ich bin heute Morgen um 2.49 Uhr aufgewacht. Als ich schlafen ging, hatte ich mir das nicht vorgenommen. Ich hatte nicht in Zungen gebetet und nichts Besonderes erwartet. Doch um 2.49 Uhr war ich vollkommen wach. Und während ich auf die Uhr schaute, merkte ich, dass ich in Zungen spreche. Davon war ich aufgewacht. Mein eigenes Sprachengebet war anscheinend so laut geworden, dass ich davon aufgewacht bin. My praying in tongues got so loud I woke myself up. And I lay there and ich blieb liegen und betete noch etwas weiter, und als ich auf die Uhr schaute, war es 3 Uhr. Really? Come on. Und ich dachte nur, 3 Uhr, Mensch, in ein paar Stunden muss ich aufstehen. Dann schlief ich wieder ein, während ich weiter in Zungen sprach. Es ging einfach weiter, weil ich einfach mit Gott Gemeinschaft hatte. Ich habe keine festen Gebetsstunden, das klappt bei mir nicht. So kann ich das nicht machen. Mein Leben ist zu hektisch. Ständig bekomme ich Gebetsanliegen, zu den eigenartigsten Stunden. Ich kann dafür keinen Zeitrahmen setzen. Ich versuche das zwar, aber häufig klappt das nicht. Durch John Lake habe ich aber einiges gelernt. Hab einfach Gemeinschaft mit Gott. Rede mit ihm, während du handelst. Sprich einfach mit ihm. Mach keine Formel draus. Es war, glaube ich, Keith Green, der vor einigen Jahren ein Lied sang mit dem Titel Gebet oder Anbetung. Und das spricht die Frage an, ob du einfach nur Gebete vor dich hinsprichst. Nach dem Motto, jetzt ist es Zeit für mein Abendgebet, jetzt ist meine Gebetszeit. So würdest du nicht mit deinem Ehepartner umgehen. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt ein paar Stunden mit meiner Ehefrau verbringen. Ja, wir haben ausgemacht von 7 Uhr bis 9 Uhr. So machen wir das nicht. Vielleicht musst du manchmal Zeiten ausmachen, aber das ist nicht die Art und Weise, wie du eine Beziehung lebst. Und manchmal baut man auch keine Beziehung durch Reden auf, sondern eher, indem man sich zuhört. Und garantiert lernst du mehr über dich, wenn du Gott zuhörst, als dass du zu ihm über deine Probleme redest. Die für mich schönste Gebetszeit ist die, wenn ich vollkommen still bin. Ich habe einfach Gemeinschaft mit Gott. Und denk nicht, dass das so eine abgedrehte, mystische Sache ist, obwohl ich nicht gegen sowas bin. Aber es ist bei mir anders. Ich habe einfach Gemeinschaft mit ihm. Dabei höre ich ihn nicht mit meinen Ohren, sondern hier. Und ich kann spüren, wenn da etwas passiert. Das war zuerst seltsam, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Als dies das erste Mal passierte, sprach meine Frau gerade mit mir. Und ich sagte ihr, stopp! Sie fragt, was ist los? Und ich sage, da passiert was, Gott spricht gerade. Sie fragt, was sagt er denn? Weiß ich noch nicht, aber ich spüre, dass etwas passiert. Ich weiß nicht was, sondern nur, dass etwas passiert. Ein paar Tage später sprach ich Dinge aus, die ich vorher noch nie gehört hatte. Ich wusste sofort, woher ich dieses Wissen hatte, wann ich es bekommen hatte. Gott erinnerte mich daran. Seht ihr, wir müssen über Kirche hinauswachsen. Wir müssen über Rituale und Gebetstreffen hinauswachsen, denn es geht um Leben. Das möchte ich gerne deutlich machen. Alle die Männer Gottes haben einfach mit ihm gelebt. Das war ihr Geheimnis. Sie kannten ihn und sind mit ihm unterwegs gewesen. Wenn es dir wirklich ernst ist, dann hab Gemeinschaft mit ihm wie viele andere vor dir. Und wenn du dabei ins Stolpern kommst und fällst, steh einfach wieder auf. Er wird auf dich warten. Und wenn du ihn eingeholt hast, entschuldige dich einfach. Und er wird sagen, schon okay. Und ihr geht gemeinsam weiter. Verstehst du, was ich sagen will? Und bei mir ist es so, auch wenn ich gerne predige und mit anderen Christen Gemeinschaft habe, ich rede gerne mit euch, wirklich, aber um ehrlich zu sein, würde ich in vielen Fällen lieber zur Hintertür verschwinden und mit Gott spazieren gehen und einfach mit ihm reden. Ich will es nicht beten nennen. Ich könnte es auch hier machen, aber ich gehe einfach gerne raus, gehe um den Block und rede mit ihm. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Und er wird deine Aufmerksamkeit auf die seltsamsten Dinge lenken. Ich gehe an einem Baum vorbei, er sagt, schau, das Blatt. Ich denke, warum? Aber es ist die erstaunlichste Sache, die ich je gesehen habe. Es ist, als hätte ich Drogen genommen. Kennt ihr das? Dieses Blatt ist so fantastisch. Du denkst dir, ich höre mich an, als wäre ich high. Das bin ich. Aber ich bin vollkommen Herr meiner selbst. Amen? Es ist amazing. Wenn du mit ihm unterwegs bist, begeistern dich schon kleine Dinge. Was Gott tut, ist so bemerkenswert. Alles ist so erstaunlich. Aber was andere für bemerkenswert halten, ist nicht mehr groß, nicht mehr wichtig. Was Gott in der Bibel sagt, ist bemerkenswert. Diese Krankheit, dieser Krebs, ist keine große Sache. Was Gott sagt, ist groß. Entscheidend ist, dass Gott sagt, es soll dir nichts schaden. Dieser Krebs, diese Tuberkulose ist keine große Sache. Das ist nur etwas, das meine Aufmerksamkeit von Gott abziehen will. Versteht ihr? Ich versuche wieder den Anschluss zu finden. Now, go with me. Actually, I need to. There's several other. Ihr seht in den Bibelstellen die Ausdrücke in Christus und in ihm. Wenn du das liest, halt einen Moment inne und mach dir klar, dass dieser Vers auch über dich spricht. Es geht auch um dich. Im Römerbrief 8,2 heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat, Vergangenheit, mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denkt darüber nach. Es ist nicht nur das Gesetz des Lebens, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens. Das ist der Geist, den du hast. Und dieses Gesetz wirkt in dir so, dass du frei bist von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich finde es immer sehr eigenartig, wenn ich auf Facebook lese, wie Leute über Gnade und Gesetz, Gesetz und Gnade diskutieren und streiten. Und wenn zwei Christen darüber streiten, hat häufig keiner von beiden recht. Ihr seid auf verschiedenen Seiten vom Pferd gefallen. Wenn mich Leute fragen, wo ich stehe, sage ich, ich denke darüber nicht so viel nach. Weil ich mich nicht absichtlich in Sünde begebe. Weil ich die Gnade Gottes nicht ständig abnutze. Herr, vergib mir. Herr, bitte vergib mir. Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Das mache ich nicht mehr. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Ich bin frei von Verdammung. Und wenn ich in Sünde gerate, wenn ich dir zufällig auf den Fuß trete, dann tut mir das wirklich leid und schmerzt mich genauso. Und das meine ich auch so. Deswegen bin ich so gerne mit Gott zusammen. Egal, ob es vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Sünde ist, jeder hat Jesus sein Leben gekostet. Es hatte einen Preis. Deswegen kann ich das nicht verharmlosen und sagen, es ist egal, es wurde bereits bezahlt. Nein, es hatte einen hohen Preis. Also werde ich es nicht ignorieren und so tun, als wäre es nichts. Denn es stört mich, wenn ich etwas tue, was Gott verletzt. Aber ich zerbreche mir nicht ständig den Kopf darüber, was ich alles falsch gemacht habe. Ob ich gesündigt habe, ob ich Buße tun muss, ob ich genug Buße getan habe, ob es noch Sünden gibt, die ich noch bekennen muss. So denke ich nicht mehr. Ich lebe in der Freiheit. Und wenn ich unabsichtlich Fehler mache, in Sünde falle, erwarte ich, dass der Heilige Geist zu mir sagt, hallo, das war nicht richtig. Ich erwarte, dass er es mir klar macht. Entweder es fällt ihm auf oder es fällt mir auf. Wenn es ihm vor mir auffällt, erwarte ich, dass er mir das sagt. Und wenn es mir zuerst auffällt, dann bekenne ich es ihm. Und wenn es keinem von uns beiden auffällt, mache ich mir keine Gedanken darüber. So lebe ich. Im Handbuch seht ihr, dass in Römer 12, Vers 5 wieder der Ausdruck steht, in Christus. Es lohnt sich, im Neuen Testament eine Textsuche nach diesen Ausdrücken durchzuführen. In Christus, in ihm, durch ihn, denn das alles hat mit dir zu tun. In 1. Korinther 1, 9 steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und in 1. Korinther 8, Vers 6, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir in ihm. Wir in ihm, das gilt für dich. Achte beim Bibellesen auf die Worte, die benutzt werden. Denk darüber nach. Es geht nicht um die Frage, wie viel du liest, sondern wie viel bei dir hängen bleibt. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Er nennt sie die Heiligen, die berufen sind, die heilig Gemachten. Ich möchte mit euch jetzt in den nächsten Abschnitt weitergehen, obwohl es hierzu noch viel mehr zu sagen gibt. Aber wenn man über biblische Themen lehrt, ist die Herausforderung immer die Frage, welche Stellen schauen wir uns an und welche sollten wir aus Zeitgründen erstmal beiseite lassen. So, wir haben es am Ende des Tages tatsächlich noch in Abschnitt 2 geschafft. Wir werden durch diesen Abschnitt schnell durchkommen. Er ist die Grundlage für den Rest des Seminars. Denn ihr müsst die folgenden Aussagen verstehen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, dass die folgenden Aussagen die wahrscheinlich wichtigsten Aussagen sind, die ihr jemals hören werdet. Und ich übertreibe hier nicht. Ich werde nicht irgendwann sagen, und hier ist noch etwas, und das ist die wichtigste Sache. Nein, das hier wird immer die wichtigste Sache sein. In den Evangelien verkündet Jesus die gute Nachricht über sein Königreich, über die Regierung Gottes. Darüber, wie Gott die Dinge geregelt haben möchte. Jesus verkündet das Evangelium vom Königreich Gottes. Das war sein Thema. Und die Details des Reiches Gottes, das Jesus verkündete, finden wir in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7, in der Bergpredigt. Jesus spricht über das Königreich und zeigt uns, wie das Königreich aussieht. Auch in Matthäus 13 benutzt er verschiedene Gleichnisse und verschiedene Bilder, um uns zu zeigen, wie das Königreich ist und wie das Leben im Königreich Gottes ist. Lasst mich euch das schnell zeigen. Wenn ihr in Matthäus 13 aufschlagt, in Matthäus 13 erzählt er das Gleichnis vom Sämann. Yeah, okay. Sorry. In Matthew 13, in the very first part, he talks about the parable of the sower. Und sie fragen ihn auch, warum sprichst du in Gleichnissen? Er antwortete ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Manche Leute sagen jetzt, siehst du, Gott sieht doch die Person an. Nein, es liegt daran, dass er Menschen schützen möchte. Die Jünger hatten alles verlassen, um Jesus zu folgen. Damit waren sie schon zum Ziel des Feindes geworden. Deshalb mussten sie bestimmte Dinge wissen. Sie mussten wissen, wie sie den Auftrag ausführen konnten. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Aber die anderen Menschen wollten Jesus nicht folgen. Sie suchten einfach Heilung und Befreiung. Deswegen wollte Jesus sie nicht den Angriffen des Feindes aussetzen. Denn wenn du Wissen hast, hast du auch Verantwortung. Dann hast du die Verantwortung gewählt. Aber diese anderen Leute haben nicht versucht, Verantwortung zu übernehmen. Sie wollten Heilung sehen. Sie waren hungrig und sie waren krank. Deswegen wollte Jesus ihnen keine Verantwortung durch zusätzliches Wissen aufbürden. Aber wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt beschlossen hätten, Jesus zu folgen, dann hätte er ihnen sicher dasselbe gesagt. Er hat seine Jünger nicht bevorzugt, sondern wollte sie beschützen und nicht zum Ziel werden lassen. Jesus erzählt das Gleichnis von den Talenten. Er spricht davon, dass das Königreich der Himmel wie ein Mann ist, der auf eine lange Reise geht. Aber vorher ruft er seine Diener zusammen. Und an diese Diener verteilt er all seine Güter. Das ist bemerkenswert. Dem einen gibt er ein Talent, dem anderen zwei, dem dritten fünf Talente. Als er dann zurückkommt, stellt er fest, dass zwei von ihnen ihre Talente verdoppelt hatten und der dritte hatte damit gar nichts gemacht. Er fragt ihn, was hast du gemacht? Der Knecht sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Was du mir gegeben hast, habe ich vergraben. Ich habe nichts davon verloren. Jeder Pfennig ist noch da. Und zu diesem sagt er, du böser und fauler Knecht. Das ist so erstaunlich, denn in dieser Geschichte geht es um Jesus. Er spricht von sich selbst, denn er ist wie der reiche Mann, der all seine Güter an seine Diener ausgeteilt hat. Und dann kommt das, was mich immer wieder erstaunt. Er sagt zu ihm, du hast gesagt, dass ich ein harter Mann bin. Es ist wie, mit welchem Maß du misst, wirst du gemessen werden. Mit anderen Worten, wie du Gott siehst, bestimmt, wie Gott dich beurteilen wird. Wenn du darauf wartest, dass Gott dich niederschlägt, dann stell dir vor, ist das anscheinend die einzige Möglichkeit für ihn, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil du ihn so siehst. Viele Leute sagen, Gott kann dich erst heilen, wenn du jede Sünde aus deinem Leben verbannt hast. Und tatsächlich wird es dir nach deinem Glauben geschehen. Denn du hast diese Hürde gesetzt. Das war nicht Gott. Gott ehrt den Standard, den du setzt. Tatsächlich ehrt er diesen Standard so sehr, dass er sagt, so wie du andere behandelt hast, so wirst du behandelt werden. Er achtet die Maßstäbe, die du verwendest. Er sagte, du sagst, ich sei ein hartherziger Mann, aber das hat dich nicht angetrieben, etwas mehr Gewinn zu erwirtschaften? Du hast nicht daran gedacht, dass wenn ich, der hartherzige Mann, zurückkomme, du mir den Gewinn geben können musst? Er sagt weiter, nehmt ihm weg, was er hat, und gebt es demjenigen, der seinen Teil vermehrt hat. Und dann sagt Jesus, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Denkt mal darüber nach. Wir wissen, dass Jesus kein harter, ungerechter Mann ist, stimmt's? Aber ich will mich nicht in den Details verlieren, sondern ich will nochmal an den Anfang der Geschichte zurückgehen, denn das hat mit der neuen Schöpfung zu tun. Jesus sagt, das Königreich der Himmel ist wie ein Mann, der auf eine lange Reise geht, der vorher seine Diener zusammenruft und ihnen all seine Güter anvertraut. All seine Güter. Stellt euch das mal vor. Also dieser Herr gibt alles, was er hat, all seine Güter an seine Diener. Und dann geht er auf eine lange Reise. Nach einer langen Zeit dann, denn es war keine kurze Reise, es war eine lange Reise. Nach dieser langen Zeit kam er zurück und macht eine Bestandsaufnahme. Er beurteilte seine Diener. Aber was ich euch sagen will ist, Jesus hat euch alles gegeben. Er ist der gute Herr, ein guter Meister. Er hat uns alle zusammengerufen. Er hat uns berufen. Deswegen heißen wir im Griechischen die Herausgerufenen, die Ekklesia, die Kirche. Er hat uns gerufen. Er hat all seine Diener zusammengerufen. Und alle, die seine Stimme gehört haben, kamen zu ihm. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ihr alle, die ihr hier sitzt, habt ihn gehört. Und ihr kam zu ihm. Ich rede nicht von diesem Ort, sondern ihr kam zu Jesus, weil er euch gerufen hat. Als ihr zu ihm kamt, hat er euch alles übergeben. Er hat nichts zurückgehalten. Ist das nicht fantastisch? Er hat nichts zurückgehalten. Er gab euch seinen Namen, seine Kraft, seinen Geist. Mensch, er hat euch alles gegeben. Und dann ist er losgegangen. Jetzt ist er immer noch auf dieser Reise. Aber er wird zurückkommen. Es wird eine Beurteilung für uns geben. Wenn manche Christen Beurteilung hören, werden sie ganz nervös. Wenn dir das auch so geht, zeigt dir das, dass du Buße tun solltest. Ich höre, Jesus kommt zurück. Aber die Dämonen sollen vor seinem Namen zittern, nicht die Heiligen. Wenn du zitterst, bist du vielleicht ein Dämon. Nein, war nur ein Spaß. Macht das Sinn für euch? Ich versuche, dem die Spitze zu nehmen, damit ihr es besser annehmen könnt. Aber wir müssen wissen, er hat uns alles gegeben. Mein persönlicher Weckruf, der mich aufgeweckt hat, und ich würde gerne sagen, dass ich nach diesem Weckruf mein Leben geändert habe, dass ich danach alles anders gemacht habe, aber das stimmt leider nicht. Mein Weckruf war der 13. Februar 1981, als meine Tochter Erika starb. Er bestätigte sich am nächsten Tag, dem 14. Februar, als wir sie begraben haben. Das war mein erster Weckruf. Ich wünschte so sehr, dass ich an diesem Tag vollständig aufgewacht wäre. Aber ich habe nur auf die Schlummertaste gedrückt. Ihr kennt das? Wenn man die Schlummertaste gedrückt hat, dann schläft man nicht mehr richtig ein, sondern wartet nur noch, bis der Alarm wieder losgeht. So ähnlich war es auch bei mir. Ich erhielt noch einen Weckruf. Ich war damals in Pensacola und kam an vier Videokassetten, die mich einfach verrückt gemacht haben. Als ich sie ansah, weinte ich wochenlang. Es waren Vorträge von David Hogan mit dem Titel »Der Glaube, der Tote aufweckt«. Und ich hörte hier gar nichts Neues. Es war die bohrende Frage, wie lange willst du noch rumsitzen? Worauf wartest du? Ich habe es genauso ausgedrückt, wie du, Marina, es heute getan hast. Denn sie sagte, und ich versuche es sinngemäß wiederzugeben, korrigier mich bitte. Sie sagte, ein Grund, warum die Russen meine Vorträge lieben, ist der, dass sie einen Tritt in ihren verlängerten Rücken brauchen. Wenn das nicht passiert, gehen sie nicht los. Ist das ungefähr, was du gesagt hast? Von David Hogan kam der Tritt, den ich brauchte. Nicht, dass ich bei ihm so viel Neues gelernt hätte. Keine neue Offenbarung. Was, die Kranken können geheilt werden? Das war nichts Neues für mich. Ich schaute ihm zu und musste weinen. Meine Frau fragte, was mit mir los ist. Warum weinst du? So habe ich dich noch nie gesehen. Ich sagte nur, ich habe es satt, über ein Leben nur zu reden, das dieser Mann schon führt. Ich möchte so leben wie er. Ich habe es satt, normal zu sein. Ich weiß noch, wie wir alle von dem Vortrag angesteckt wurden, denn auch meine Familie schaute sich das an. Aber es gab kein Ventil für uns. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich einfach rausgehen kann und Kranke heilen darf. Das habe ich mir selbst überlegt. Vielleicht ein Kaufhaus, wo viele Leute sind? Wir gehen mal hin und versuchen es. Niemand hatte mir gesagt, natürlich geht das, jederzeit und an jedem Ort. Niemand hatte mir das gesagt. Ich musste mir das selbst zusammenreimen. Ich saß also da und konnte es nicht anwenden. Ich dachte schließlich, die einzige Möglichkeit, das umzusetzen, ist, es in der Kirche zu predigen. Aber niemand bot mir diese Gelegenheit. Ich konnte mein Wissen niemandem weitergeben. Ihr wisst, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Ich war begeistert und ich wusste nicht, wo ich damit hingehen sollte. Ich hatte nie an etwas so Revolutionäres gedacht, wie einfach auf die Straße zu gehen und für den nächsten Kranken zu beten. Ich war gefangen in einem Gefängnis, gebaut durch Religion, und wusste es nicht. Ich erinnere mich noch, wie ich zu meiner Frau sagte, ich muss so ein Leben leben, denn du kannst dieses Video nur eine begrenzte Anzahl Male anschauen, bevor du sagst, okay, was mache ich jetzt damit? Wie lebe ich weiter? Trotzdem war meine Begeisterung nach einer Weile wieder abgeebbt. Dann schaust du dich um und stellst fest, dass dein Leben wieder im Normalzustand ist. Du denkst, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Es hat sich gar nichts geändert. Ich erinnere mich noch, wie ich nach dem ersten Anhören die ganze Familie zusammenrief. Ich holte alle zusammen, auch unsere Kinder, und sagte ihnen, ich habe gerade den Vortrag von Bruder David gesehen und sein Vortrag hat mich vor eine glasklare Wahl gestellt, vor der ich mich nicht drücken kann. Aber wenn du eine Wahrheit hörst, die dich entzündet und die du dann trotzdem ignorierst, dann brauchst du das nächste Mal noch klarere, noch härtere Wahrheit, um dich wieder an die gleiche Stelle zu bringen. Es ist wie beim Härten von Stahl. Es wird jedes Mal schwieriger, den Stahl auf die gleiche Temperatur zu erhitzen. Auch du wirst jedes Mal unempfindlicher und du brauchst immer heißeres Feuer, um dich überhaupt zu erwärmen oder weiter drüber nachzudenken. And you get calloused, and it takes a stronger fire to get you even heated up or even think anything about it. And I told them, I said, what is wrong with us? Aber es ließ mich nicht los, und ich fragte mich und uns alle, was stimmt mit uns nicht, dass wir uns das anschauen können und unser Leben sich trotzdem nicht ändert? Denn wenn wir wieder abkühlen, nachdem wir diese Botschaft gehört haben, kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, welche Botschaft uns überhaupt wieder entzünden könnte. Wenn wir jetzt nichts tun, werden wir geistlich sterben. Wir schauten uns alle an und waren uns einig. Trotzdem wussten wir nicht, was wir als nächstes tun sollten. Wir kannten Teile der Wahrheit und ich hatte gesehen, wie Tote aufgeweckt wurden. Meine Tochter war die Erste, das war bereits passiert. Ich sagte zu mir, Mensch, wir hatten schon Heilung gesehen. Aber sie waren mehr wie unzusammenhängende Einzelfälle. Und es wurden mehr, aber nicht wegen uns, sondern eher trotz uns. Ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte. Schließlich kamen wir an den Punkt, wo wir hilflos sagten, okay, wir müssen einfach mit irgendwas anfangen. Ich sagte zu meiner Frau, es ist mir jetzt egal. Ich will nicht mit 70 in einem Schaukelstuhl auf meiner Veranda sitzen und mir Vorwürfe machen, mich mit der Frage quälen, warum bin ich nicht losgegangen? Was wäre passiert, wenn ich wirklich losgegangen wäre? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich scheitere. Damals habe ich nicht an einen geistlichen Dienst gedacht, der mich ernähren könnte. Ich hatte einen normalen Beruf wie jeder andere. Mir ging es einfach nur um die Wahrheit. Ich dachte mir, wir gehen jetzt einfach los, wir fangen an, wir verkündigen es und wir üben das. Und wenn es schief geht, dann habe ich immer noch meine Stelle. Aber jetzt lasst uns herausfinden, ob es stimmt oder nicht. Und wenn es nicht stimmt, dann müssen wir mit dem Normalen nicht mehr unzufrieden sein. Aber wenn es stimmt, dann weiß ich auch, dass es richtig war, unzufrieden zu sein. Ich erinnere mich noch, dass mich jemand aus einer Gemeinde ansprach, die überlegte, ob sie mich einlädt. Er fragte mich, welchen Predigtstil ich haben würde. Ich sagte zu ihm, ich habe keinen Predigtstil. Ich hatte noch nicht häufig genug gepredigt, um einen Stil zu haben. Ich weiß noch, wie ich dorthin kam und dachte, diese Leute kennen mich gar nicht. Ich könnte ja so reden wie David Hogan. Sie würden gar nicht merken, dass ich ihn nachahme. Also nahm ich mir das vor. Ich ging zu dieser Gemeinde und wurde auf dem Weg dorthin so wütend, wie ich nur konnte. Denn ich dachte, das sei die beste Art, mich wie David zu benehmen, denn er schien meistens wirklich wütend zu sein. Ich ging also in diese Gemeinde und habe sie einfach zusammengestaucht. Ich war richtig heftig. Es war fast so, als würde ich hoffen, dass alle aufstehen und den Raum verlassen, sodass ich ihnen das Ganze beweisen musste, indem ich einen Kranken heile. Ich habe ihnen 2 Stunden lang die Wahrheit um die Ohren gehauen. Nach diesem Abend musste ich nie wieder etwas vorspielen. Für mich war es geklärt. Diese Sache funktioniert. Das ist das Evangelium. Diese Woche sprach ich mit Kim und ich sagte ihr, ich glaube ganz fest, dass das Evangelium, das wir predigen, auch das Evangelium Jesu Christi ist. Aus vollem Herzen glaube ich, dass dies das Evangelium des Reiches ist, das jeder Nation zum Zeugnis gepredigt werden soll. Und dann wird das Ende kommen. Wollt ihr schnell weg von hier? Dann helft mir einfach, dieses Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden. Wenn ich irgendwas finden würde, was noch größere Wahrheit wäre, würde ich mich damit beschäftigen. Ich habe kein Problem damit, diese Räume zu schließen, von hier wegzugehen und alles hinter mir zu lassen. Wenn ich woanders die Wahrheit finden würde, würde ich euch zurufen, kommt alle hierher. Ich würde nicht mehr hier stehen und predigen. Ich werde nicht die Wahrheit ignorieren, nur weil ich durch etwas anderes Einnahmen habe. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten sage. Wenn ich den Mietvertrag brechen müsste, weil Gott mich schnell woanders haben will, würde ich das sofort tun. Ich sage euch, kein Mietvertrag wird mich gefangen halten, mich irgendwo festhalten, wenn ich eigentlich woanders sein muss. Ich sage es nur ungern auf diese Weise, denn ich weiß, dass man sein Wort halten soll. Vielleicht müsste ich mich aus dem Mietvertrag rauskaufen. Ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, ich werde alles hinter mir lassen, wenn ich woanders mehr Wahrheit finde. Ich möchte lieber der Wahrheit folgen, als Anhänger um mich scharen. Und ich glaube an diese Wahrheit mit meinem ganzen Herzen. Wir haben es gesehen und wir haben es bewiesen. Wenn dies das Evangelium Jesu Christi ist, dann verdient es auch die Resultate, die Christus hatte. Dieses Evangelium verdient es, dass wir die gleichen Ergebnisse haben, wie sie Jesus hatte. Und es gibt hier nur 2 Aspekte, das Verkündigen und das Leben. Wenn du also die gleichen Dinge predigst wie er, aber nicht die gleichen Ergebnisse erhältst, dann könnte das daran liegen, dass du nicht so lebst wie er. Denn Jesus hat uns mit allem ausgerüstet. Uns stellt sich jetzt die Frage, sind wir bereit, dafür alles zu tun? Jesus gab alles für uns. Jetzt sollten wir alles für ihn geben. Amen.